Laut den südkoreanischen Berichten wurde am 7. Januar in allen Gebieten Südkoreas die 11. gesamtnationale Aktion für den Rücktritt der Parkgun-Hae-Regierung entfaltet. Deren Veranstalter war die außergewöhnliche Volksaktion für den Rücktritt der Parkgun-Hae-Regierung. In diesem Kampf, an dem mehr als 645.000 Menschen teilnahmen, verlangte man die Klärung der Wahrheit über die Katastrophe vom Schiff Sewol, den Rücktritt von Park Geun-hye und Fang Kyo-an und die sofortige Entscheidung des Verfassungsgerichtes über die Anklage gegen die Präsidentin.